weiß, du bist nur so dabei, weil du dich verstecken kannst vor dem eigenen Ich, das dich so nicht finden kann. Unerfüllter Traum, und was übrig bleibt, ist ein Wunsch von jeder Wirklichkeit. Hab den Mut zum Ich, schau in dein Gesicht, und dann siehst du, wer du wirklich bist. Nur wird nachgestellt, nach dem allerletzten Schrei aus der großen Welt. Ich weiß, du bist dabei, damit du dich entdecken kannst, denn das kleine Ich sucht den großen Mann. Unerfüllter Traum, und was übrig bleibt, ist ein Wunsch für jede Wirklichkeit. Hab den Mut zum Ich, schau in dein Gesicht, und dann siehst du, wer du wirklich bist. Blätter schimmern oft schon unterm Hemd. We are the rain. Denn ein Regenbogen schreibt man ganz allein. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Ha, ha. Volles Risiko, Fassade wie aus Stein. Doch in der geballte Hand legt keiner was hinein. Ich weiß, du bist dabei, dass du dich strecken kannst übers eigene Ich und über deine Angst. Unerfüllter Traum, und was übrig bleibt, ist ein Wunsch, der jeder wirklich.